Rainbow Bridge oder Je länger man in der Fremde lebt, desto fremder wird sie. Ein Radiofeature von Hans Hütt. Es ist so, dass ich Tränen gelacht habe und vor Lachen geschrien habe, als eine Frau Rosenblatt erzählte, wie eine ihr verwandte Familie in Wien, die sich an viele Amerikaner mit Hilfebriefen um eine Bürgschaft für das Visum, das Affidavit, gewandt hat und selbst nicht glaubend, dass sie Erfolg haben könnten, täglich sich damit amüsiert hat, einander vorzuspielen, wie sie sich alle benehmen würden, wenn eines Tages der Briefträger doch ein Affidavit brächte. Die zitternde Stimme der Großmutter, ihr Kopfwackeln, der gelle Aufschrei der Frau und ihr ohnmächtig werden etc. Und wie nun das Affidavit tatsächlich kommt, vollzieht sich alles haargenau so, wie es zum Jux vorgemacht war. Der Jux war nicht übertrieben. Ich hatte noch betrübte und groteske Tage in Amsterdam. Als ich abfahren wollte, konnte ich nicht, da mir Belgien keinen Transit geben wollte, weil ich kein Nazi bin. Meine Frau musste ich in Paris zurücklassen, da der amerikanische Konsul ein Besuchsvisum für Amerika nur erteilen durfte, wenn meine Frau sozusagen als Geisel in Paris zurückblieb. Man unterhielt sich und ich sah dabei die sonderbarsten Pässe und Wiesen, mit denen die Leute hier auftraten. Darauf beschnüffelte er die Pässe. Diese Art Studium kenne ich gut. Er wird bemerken. Ich weiß, was er bemerken wird. Und richtig. Er brummt, französische Pässe, geboren in Stettin, geboren in Berlin. Schöne Sachen. Es war aber nichts zu machen. Die schönen Sachen waren in Ordnung. Er gab die Wiesen. Er tat es gewiss nicht gern. Wiesen geben. Leuten zur Flucht verhelfen, die der befreundete andere Faschist gerade greifen wollte. Sailing 3rd October near Heller Stop. Please advise B&E stop. Happy to see you again, stop P. Das ist also der Abschied von Europa. Das ist nicht der Start einer Reise, da hüben und drüben fröhlich gewinkt wird. Das ist ein trauriges Winken. Die Sonne ist im Sinken, als das Schiff sich bewegt. Die wundervolle Bucht in rötlich-magischem Licht, die Häuser rosa, gelb, violett. Eben fährt eine große blaue Barke ein, geschwungen und bemalt wie ein mittelalterliches Fahrzeug. Dann folgt noch langsamer eine braune, und das Segel ist rotbraun, Möwen. Es wird zum Dinner gerufen. Zu Tisch erschienen die Damen elegant gekleidet. Sie hatten, als man ihnen das bare Geld wegnahm, schon viel in die Garderobe gesteckt. Und da passierte das Gespenstische, dass mittags und abends das Emigrantenschiff sich in ein Hotelschiff verwandelte. Prächtig geputzt zeigten sich die Herrschaften, die Verjagten. Das Schiff schlingert. Wir drehen in der Bucht, das gegenüberliegende Ufer mit den ungefüg geschwungenen Hügeln, mit den schon im Nebel eingetauchten Dörfern. Der Schlafsaal, der im Trottoir eingerichtet wurde für ungefähr 40 Betten, sieht erträglich aus. Aber im Lauf des Abends stellt er sich als unerträglicher, entsetzlich heraus. Die Hälfte der Leute ist schon seekrank und kotzt, wo sie kotzen kann. In denselben Wassern, die wir durchfuhren, werden Schiffe auf Schiffe versenkt. Die Freiheitsstatue hatte ich nicht gesehen, der gelbe Dunst verhüllte sie. Das Schiff fuhr sehr langsam, es stand fast. Ich beugte mich über die Reling. Staunend sah ich einen Strom von benutzten Präservativen in dem trüben, braunen Wasser vorbeischwimmen. Dann stoppten wir. Ich setzte mich auf meinen Koffer. Ich hatte keine Möglichkeit, zurückzufahren. Die Kantstraße ist keine Schönheit. Das russische Oberschlesien gewiss nicht. Die Häuser aber, die hier die Spekulation zusammengehauen hatte, mit dem fixierten Gestänge der Feuerleitern an der Vorderfront und den unförmigen Wasserbehältern auf den Dächern, waren von einer penetranten Hässlichkeit. Auf den Straßen die Menschen mit den großflächigen Gesichtern, die keine schattigen Stellen nuancierten, hinter denen sich kein Geheimnis zu verbergen schien, waren mir fremd. Später stellte ich fest, dass die Einwanderer, die direkt aus Berlin kamen, sich in New York leichter einfügten als die Immigranten, die sich an die Harmonie der Architektur in Paris gewöhnt hatten. Als wir ankamen, lag sogar die Freiheitsstatue im Nebel. Unser großer Dampfer musste stundenlang darin verharren, bevor er einlaufen konnte. Und so war das Erste, was wir von Amerika sahen, buchstäblich ein Riese. Er kam von einem Motorboot an Bord, um die zur New Yorker Weltausstellung gereisten Zwerge zu begrüßen, von einem Manager begleitet, Mr. Guest. Mr. Guest hatten wir in L getroffen, als er erst Amerika-Tournee verhandelte. Damals importierte er Schiller und Büchner, diesmal Riesen und Zwerge. Er ging an uns vorbei, als wären wir Nebel. Es hatte etwas Symbolisches. Die Göttin der Freiheit ist nicht eine leicht beschwingte, liebliche, einladende, schwerelose Erscheinung, sondern ein Mordstrumm von einem Weibsbild mit 1000 Tonnen Blei im Hintern und einer Fackel in der Hand, um besser sehen zu können, wer kommt. Sie sieht ziemlich wütend aus, und es gibt Leute, die behaupten, sie hätten sie flüstern hören, auch auf sie haben wir hier nicht gewartet. Und als er an der Reling stand, winkt sie, die Fackel in der Hand. Da küsste er dem Riesenweib von fern den nebelweichen Leib und schaut sie an. Doch sie verschwand in einer Wolkenkratzerwand. 5 Jahre dient er um sie ab, schaut keine an und lebte knapp. Doch als man in den Sarg ihn tat, geschminkt in seinem Hochzeitsstaat, da haucht sie, wandre in mich ein. Ich bin die Freiheit, ewig dein. Der Zollkutter näherte sich. Wir stellten uns in Reihe und Glied, um die Ankunft des Immigration Officers abzuwarten. Die Rasse der Brillenträger musste sich gesondert versammeln. Später erzählte mir K., wie ein Wiener Komiker, in New York angekommen, vor den Pressefotografen die Erde küsst. Das dürfte einen nicht stören, meinte K. Es bedeute nur, küss die Erde. Ich war neugeboren und taubstumm. Ich verstand kein Wort. Ich lernte täglich 8 bis 10 Stunden Englisch bei 5 verschiedenen Lehrern, schrieb in der Subway Aufsätze über den Nutzen des Radios, in den Pausen stellte ich das Radio an, hörte vor allem Predigten, die so schön deutlich waren, und nachts saß ich bis 3 Uhr morgens in den 10-Cent-Kinos der 42nd Street und hörte und sah die gleichen Gangsterfilme 2-mal hintereinander, glücklich, wenn ich allmählich dem Klang der Stimme einen Sinn geben konnte. Wenn unser eins The Language spricht, so geht er wie auf Eiern. Der Satzbau wackelt und die Grammar hinkt, und wenn ihm etwa ein TH gelingt, das ist ein Grund zum Feiern. 1000 Worte Englisch. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen gut geht. Wie geht es Ihrer Luftflotte? Unsere Luftflotte ist stärker als die unserer Feinde, aber schwächer als die unserer Freunde. Sind die Deutschen unsere Freunde? Gewiss, mein Herr. Nein, mein Herr. Sie sind es nicht. Albert, nun zeig mal dem Direktor, wie gut du Englisch sprichst. Da stand der größte lebende deutsche Schauspieler, rot vor Aufregung, ein Stückchen Streuselkuchen unbewusst zerkrümelnd, und sprach, als hingen seine Vergangenheit und seine Zukunft davon ab, in schülerhaftem Englisch einem völlig einflusslosen, der fremden Sprache ebenso wenig mächtigen, eine Rolle vor, seit Jahrzehnten nicht mehr die seine. Siehst du, Albert, der Herr Direktor weint. Medizinisch bin ich durch die Sprache gehindert, und besonders, dass ich ja keine Approbation hier habe. Manchmal denke ich an was psychologic, aber ich kann nicht einen Mann in Hypnose ersuchen, er soll mir ein Wort sagen, das mir für ihn fehlt. Wo ziehen Sie sich an? Bei der Self-Help. Nicht schlecht. Aber die Hemden sind im Basement von Temple Emanuel besser. Wollen Sie eine Maske machen? Gehen Sie um 7 Uhr morgens in die Fulton Street und nehmen Sie dort einen Besen und helfen Sie den Fischmarkt säubern. Nach 20 Minuten Arbeit werden Sie zum Kaffee eingeladen und können Brot, frische Brötchen und Butter nach Belieben essen. Dann fahren Sie in die 31. Straße zu den Franziskanern. Um 10 Uhr kommt ein Mönch mit einem Korb in der Hand auf die Straße und gibt jedem Wartenden, ohne ihn anzusehen, einen Beutel mit 2 Wurstbrötchen und einen Apfel. Mittags haben Sie die Auswahl zwischen den Quäkern und der Heilsarmee. Damals kostete ein Pfund Butter 31 Cent, ein Dutzend Eier 30 und ein Liter Milch 10 Cent. Fahrten auf allen Verkehrsmitteln 5 Cent. Aber die Wohnung kostete 12 Dollar die Woche, und wir überschritten unser Budget von 87 Dollar, die wir alle 14 Tage bekamen. Das Dinner im Town Hall Club, zu dem ich als Gast geladen war, verlief recht kurios. Ich musste zuerst herumlaufen, um mir ein paar schwarze Schuhe auszuleihen, denn mein letztes Paar ging vor kurzem drauf, und Geld, ein neues zu kaufen, hatte ich nie. Dann aber hielt der Präsident des Clubs eine Rede, worin er mich mit den 10 anderen geladenen Immigranten als eine Persönlichkeit begrüßte, die dieses Land bereichert. Ich fühlte mich geehrt, wüsste aber gern, wann das Land sich revanchieren wird. Wie kam total verhungert hier an? Wohnte 8 Tage erstmal bei uns. Ist vollkommen mittellos, hartes Los für dich da hier. Alle Emigranten saufen. Bestimmt, sieh mal, Atze, weil sie so kreuzunglücklich hier sind. Wie sagte mir, er hätte eine Woche, Atze, nichts gegessen. Sah aus wie ein fahrender, verdreckter, verschlammter Sänger. Früher, wenn ich jemanden kennenlernte, sagte der gewöhnlich mit einer Verbeugung in der Stimme, Sie sind der P., der das und das geschrieben hat. Jetzt muss ich wohl befürchten, dass der jemand sagen könnte, Sie sind der P., für den man mich angeschnorrt hat. Ein Mann im Central Park hat an einen Zweig Nüsse festgebunden, außerdem ein ausgestopftes Eichhörnchen daneben gestellt. So lockte er die Eichhörnchen des Parks an, die sich vergeblich mühten, die Nüsse loszubeißen. Beobachtende zeigten ihn an. Der Richter verurteilte ihn zu $5 Strafe, weil er den Eichhörnchen die Zeit gestohlen habe. Konserven sind nun allesamt rationiert. Das ist eine totale Umstürzung des amerikanischen Alltags. Die Leute haben wie verrückt gehamstert. Es soll Leute geben, die um $1,000 Konserven gekauft haben. Die jeweiligen Maßnahmen werden stets um 8 bis 10 Tage früher bekannt gegeben, damit die Leute mit Geld reichlich Gelegenheit haben, sich einzudecken. Während der Fahrt nach Hollywood sah M. ein paar hundert Mal ein und dasselbe Städtchen. Alle mit Benzinstation, Drugstore und Kino. Los Angeles ist eine Gegend und keine Stadt. Man hat am Meer und hier und da einige Ortskerne gebaut mit niedrigen Häusern und Häuschen und dazwischen Zwischenräume. Soweit ich sehe, besteht Los Angeles wesentlich aus Zwischenräumen. In einigen Lücken findet man Ölfelder, auf anderen stehen die Müggelberge mit vielen Villen. Manchmal gibt's auch nur simple Müllflächen. Wenn man wohin will, muss man immer da durch. Es ist immer so weit wie von Berlin nach Prenzlau oder Frankfurt an der Oder. Das Geschlecht der Fußgänger ist ausgestorben infolgedessen oder ausgerottet. Die Menschen kommen als Autofahrer zur Welt. Los Angeles ist das Gegenteil von einem Ort, den ich mir zum Wohnen aussuchen würde. Denn ich liebe ja nun einmal das verwegene Spazieren unter vielen Menschen, beobachte sie dabei und komme auf meine Kosten. Aber ich bin nicht zum Spaß in der als paradiesisch verschrienen Gegend. Ich dachte, mich in der Mark Brandenburg einzuspinnen und muss mich oder darf mich jetzt mit den verschiedenen Ozeanen auseinandersetzen. Neugierig bin ich auf das Rote Meer, das mir noch blüht. Ob ich da, wie unsere Vorväter, trockenen Fußes hindurchpilgern werde? Gestern Abend um 10 Uhr scheint dem Boden hier meine skeptische Einstellung bekannt geworden zu sein. Es gab ein Erdbeben. Mein Bett schaukelte. Es knackte im Haus. Ich habe mich durch diesen rohen Vorgang in meinen Auffassungen nicht beirren lassen. Es hörte auch rasch auf. Anfangs war M. oftmals im Auto von Hollywood ans Ufer des Pazifischen Ozeans gefahren und hatte, überwältigt von herzabdrückender Europasehnsucht, hoffnungslos hinausgestarrt, in dem Gefühl, hinter jenem fernen Horizont sei Europa. Erst nach Wochen war ihm plötzlich bewusst geworden, dass er in die entgegengesetzte Richtung gestarrt hatte, nach Asien. Was soll man bloß in dieser Steppe mit Drugstores und Buden, die sich Häuser nennen, tun? Zu allem Überfluss sind die sonst möglichen bekannten Curfew-Juden, Curfew-Polizeistunde geworden und dürfen sich nur 5 Meilen weit bewegen. Unser Apartment ist reizend in einer friedvoll ländlichen Straße mit Laubbäumen, die Herbst spielen. In der Tat, man ist viel und ausgedehnt im Grünen. Bin ich aber eine Kuh? Land ist fast immer gräulich und nur für eiserne Nerven zu ertragen. Exil. 10-mal präziser als in Paris. Waschechtes Exil. Der Emigrierte hat wirklich nur zu wählen zwischen der sichtbaren Zelle, die ihm sein Heimatland reserviert, und der unsichtbaren, mit der das Asylland aufwartet. Von Hollywood schreibe ich Ihnen nächstens mehr. Es gibt hier zahllose bekannte Leute, die ich schon in Berlin nicht kannte. Die halten es für vollständig ausgeschlossen, dass ein Schriftsteller, der für 100 Dollar die Woche arbeitet, etwas Brauchbares schreiben kann. Er verbringe täglich 15 bis 20 Minuten auf dem Klosett und habe ausgerechnet, dass Warner Brothers ihm allein dafür 100 Dollar die Woche zahlt. Ein ehemaliger österreichischer Staatsbeamter lebte hier 2 Jahre lang im Elend, weder er noch seine Frau konnten einen Job finden. Eines Nachts brüllte er im Schlaf schrecklich auf. Seine Frau rüttelte ihn, bis er wach wurde. Traurig sagte er, warum wächst du mich auf, wo ich doch endlich einen Job als Löwe von Goldwyn Mayer bekommen habe? K. denunziert selbst das Klima. Die Frühlingslüftchen, die hier sofort übergehen in Tornados. N. schreibt, in Hollywood seien 2 Autos zusammengestoßen. Der Besitzer des einen stieg aus, um den Besitzer des anderen in der hier üblichen höflichen Weise nach Namen und Adresse zu fragen, wegen der Versicherungsgesellschaft. Da er sehr jüdisch aussah, meinten die 4 Befragten, sie hätten mit einem Dirty Jew nicht zu diskutieren und fuhren davon. Sollten zukünftige Forscher bei den Aufräumungsarbeiten auf Anzeichen für das Vorhandensein sogenannter Nazi in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stoßen, dann werden sie sich natürlich fragen, wie diese rätselhaften Gestalten ausgesehen haben. Und das werden sie, wenn es gut geht, aus einigen unversehrt ausgegrabenen Hollywood-Filmen erfahren, in denen die Nazi von Schauspielern wie K, D, L und P dargestellt wurden. Man weiß es heute noch nicht, aber das war die wirkliche Rache der Juden an Hitler. Bevorsteht uns noch, um noch eine Not auszukramen, die Reise nach Mexiko, zwecks Einwanderung von dort her. Eine strapaziöse und dies vor allem very expensive Affair. Auch das Star-Spangled Banner lernten wir, die amerikanische Hymne. Ja, wir sangen sie 2-stimmig in unserem Zimmer. Bei der Bürgerprüfung hieß es, werde das verlangt. Und die Amerikaner? Und Gottes eigenes Land? Wird aus L mit der Zeit ein kompletter Yankee? Und aus Ihnen? Sind Sie noch ein Tschech? Mit unseren Vaterländern haben wir kein Glück. Bald folgt Ihnen Ihr Ex-Präsident in die neue Welt? Wenn das Exil so zumacht, haben wir es der süßesten Erwartung voll bald geschafft. Im Exil rennen die Jahre wie motorisierte Schatten. Es lag in Manhattan etwas unerklärlich Erregendes in der Luft, das die Arbeit anstachelte. Und gearbeitet habe ich da. Nachdem ich abends von meiner Unterrichtsklasse heimgekehrt war, ließ ich die Aquarellfarben nur so über das Papier strömen, um festzuhalten, was mir tagsüber in der Stadt aufgegangen war. Die Stadt war geladen mit Eindrücken und ich brannte vor Schaulust. Das düstere Hotelzimmer mit seinem einfachen Holztisch beengte mich nicht. Ich war erfüllt von Licht und Farben und Freude. Viele kleine Notizhefte sammelten Skizzen ein, die später in meinen Bildern Verwendung finden sollten. Ich habe die großen Busse geliebt, die durch die Straßen polterten. Und noch mehr als schon immer die Schaufenster, die Feenpalästen gleichen, wie sie nirgends sonst zu sehen waren. Vieles löste sich da in mir, das Deutschland hatte einfrieren lassen. Und ich entdeckte nun in Amerika aufs Neue die Lust am Malen. Absichtlich verbrannte ich mit Sorgfalt einen Teil meiner Vergangenheit. Ich lernte vor allem Englisch. Wenn ich zeitweise unter tiefen Depressionen litt, hatte das mit Amerika nichts zu tun. Es war wie ein zuckender und bedrohender Wetterschein, wie ferner Feuersbrünste und Blutgeruch. Ich malte diese Gesichter von Ruinen, in denen der Brand noch wühlte. Das war lange vor dem Kriege. Amerika? T. hat sich erhängt und M. schreibt Jammerbriefe. Was in ihrer Geschichte getan wird, das tut man nicht in Amerika. Wie in ihr geliebt wird, so liebt man nicht in Amerika. Wie in ihr gelacht und geweint wird, so lacht man bzw. weint man nicht in Amerika. Wie in ihr gelebt und gestorben wird, so lebt und stirbt man nicht in Amerika. Das Klügste wird wohl sein, ich nehme meine Manuskripte und werfe sie ins Klosett. Hierzulande wirft man nichts ins Klosett, Mr. B. Es war nicht buchstäblich gemeint. In Amerika drückt man sich exakt aus. B. stand beim Fenster, sah zu den Wolken hinauf. Gibt es einen lieben Himmel in Amerika? B. war zu nervös, um das Ergebnis der Anfrage abzuwarten. Ungeduldig, meinen Office zu verlassen, wählte er den zu diesem Zweck kürzesten Weg, den durch das Fenster. In Amerika springt man nicht aus dem Fenster, schrie ich ihm nun wirklich verärgert hinterher. Aber B., bereits beim 7. Stockwerk unten angelangt, hörte das nicht mehr. Und so blieb ihm das peinliche Bewusstsein erspart, noch in seiner letzten amerikanischen Minute einen europäischen Fauxpas begangen zu haben. Die Öffentlichkeit von New York ist ausschließlich mit dem Mord an Mrs. Lonergan beschäftigt. Der Mörder Mr. Lonergan ist der Held des Tages. Er wird so viel fotografiert wie sonst nur Churchill oder noch mehr. Um ihn und die Ermordete ist es nicht schade. Diese Nachtclub-Society existiert, belebt sogar im Krieg weiter. Warum ermordet sie sich einer den anderen nicht häufiger? Es ist nun ein amerikanisches Kind. Sie hatte einen ungespitzten Bleistift und keinen Spitzapparat. Ich sagte zu ihr, ich werde den Bleistift mit dem Messer spitzen. Sie brach in helles Gelächter aus. Der Papi will einen Bleistift mit einem Messer spitzen. Und als ich es tatsächlich unternahm, lachte sie immer wieder laut und ungläubig in sich hinein. Als ihr Kinderbettchen, das sie ausgewachsen hat, verpackt wurde, weil ich es dem Kinderheim der Mrs. S. schicken wollte, überraschten wir sie, wie sie stumm und gerührt die Matratze küsste. Bei W. sah ich unbeschreiblich herrliche Porträts von Gide, Valerie, Mauriac. Das ist Europa. Was ging und geht in diesen Gesichtern vor? Es macht für den ganzen Tag glücklich, sie gesehen zu haben. Es ist, als ob mir erlaubt worden wäre, für eine Stunde durch Avignon zu gehen. Und dann zurück zu Keep Smiling. Elizabeth Scott, Star des Films You Came Along, hieß vor dem Krieg Elizabeth Scott. Während des Krieges verzichtete sie aus patriotischen Gründen auf das E in ihrem Vornamen, um Druckerschwärze zu sparen. Interessant, was Sie da sagen, dass in Amerika eine gewisse geistige Müdigkeit eingetreten sei. Ich habe von einem Wachzustand bisher nichts gemerkt, aber Sie müssen es ja wissen. Es ist ein recht sympathisches Volk, das gesünder aufwächst als die europäischen Völker. Sie stellen individuelle Freiheit an die erste Stelle, entwickeln freien Speech, robuste Geschäftsführung, kultivieren eine sonderbar leichte und oberflächliche Religiosität, die zur Society gehört. Und vergleichen Sie damit das Wachstum der europäischen Völker unter dynastischem Druck mit einer straffen Bürokratie und Polizei. Da gewinnt das Ich, die Seele, ganz andere Tiefen. Sie muss ins Tiefe herunter, alles Äußere muss furchtbar erkämpft werden. Das ist die Krise der Psychoanalyse, dass sie weiß, an dieser Zeitenwende verlangt es den Menschen nach einem ihnen übergeordneten Gesetz und dass sie als rationalistische Wissenschaft sich außerstande fühlt, es ihnen zu zeigen. Das Aussehen ist anders. Die Gesichter sind es, die Kleidung, die Nahrungsmittel und wie man sie verzehrt. Die Mammuthäuser, die Zeitungen sind es, halb Meter breit, halb Kilo schwer. Bevor der unverbesserliche Europäer erkennt, dass dieses unerwartete, verwirrende Anderssein doch nur das zweite hervorstechende Merkmal Amerikas entstehen lässt, die unendliche Monotonie, ist er so überzeugt, hier nie heimisch werden zu können, dass die Verzweiflungsakte verständlich werden. Unser Zimmer sah in einen Lichtschacht, mindestens 40 Meter tief. Das Fensterbrett war breit. Wir würden einander an den Händen halten. In New York kommt der Katzenjammer vor dem Trinken und wird durch dieses, temporär zumindest, beseitigt. Meine Nachbarn haben das Radio angestellt, das ein Weihnachtslied nach dem anderen Chorus mit Orgel singt. Stille Nacht, heilige Nacht. Zu dieser Musik beschimpfen und prügeln sie sich auf übliche Weise. Irgendwie ist dies Amerika, mag es auch woanders vorkommen. Es ist keine Beziehung da zwischen Leben und Kunst. Was aber das Schönste ist, In den kurzen Atempausen des Geschimpfes singt die Frau mit zarter Stimme mit. Der meiste Teil meiner freien Zeit vergeht am Radio, das jede halbe Stunde gräuliche News ausspeit. Senator Chandler aus Kentucky macht stark von sich reden. Er will nicht, dass Hitler zuerst, sondern zuerst Japan bekriegt wird. Es sieht so aus, als ob er auf den Krieg gegen Hitler überhaupt nicht sehr versessen wäre. Seit Tagen werden von allen Straßenecken rote Büchsen geschwenkt. Russian War Aid. Aber ich habe noch keinen Menschen gesehen, der einen Nickel eingeworfen hätte. Man begrüßt es, von Russland gerettet worden zu sein, aber man möchte als Revanche es gern vernichtet sehen. Eine Amerikanerin erzählt: Seitdem mein Mann bei der Army und weit fort ist, meiden mich die Leute unserer Bekanntschaft. Nach und nach ist es so weit gekommen, dass mich niemand mehr einlädt. Anne, die ich darüber befragte, gab offen zu, dass es so ist. Ich werde jedes Mal, wenn du kommst, so erklärte sie mir, daran erinnert, dass Krieg ist. Wer will daran erinnert werden? Auch die anderen nicht. Wir sind froh, dass wir an so etwas nicht denken müssen. Ein Preisausschreiben des offiziellen Marinekorps Newspapers mit der Frage an die Soldiers: What are we fighting for? Welche Antwort hat den ersten Preis gewonnen? Hier ist sie. Sie stammt von Corporal Asad Nimick aus Hackensack, New Jersey. Remember the aroma of mom's cooking, the sandlot baseball and football games, the playful tucking of your dog, the beers you had with the boys. That's what we are fighting for, mates. Ein Bekannter machte sich den Spaß, sich an einer Straßenecke in Chicago mit so vielen Leuten wie möglich ins Gespräch einzulassen und sie zu fragen, ob sie glaubten, dass die grausamen Exzesse der Deutschen auf Wahrheit beruhen. 90 von 100 sagten, das sei alles Erfindung des Governments in Washington. Man erzählte mir auch, es sei in Washington die Liste all jener Emigranten fertig, denen eine Rückkehr nach Europa vorerst nicht gestattet werden wird. Das sind all jene, die als Linksgerichtete bekannt sind. Die afrikanische Keile, die Finito Mussolini bezieht, und die Haltung Amerikas, das ist ein guter Jahresbeginn. Wir feiern Silvester, indem wir um 22:30 Uhr abends schlafen gehen. An sich müsste man dieses Silvester durchwachen mit geballten Fäusten. In einer Zeitung las ich die Headline Berlin Hamburgt. Welche Köstlichkeit der Sprache. Nicht nur Substantive werden zu Verben, was hier schon selbstverständlich ist, sondern auch Städtenamen. Es wäre so wichtig zu wissen, ob die Meldungen aus London und Stockholm, dass Berlin smashed sei, Glauben verdienen oder nicht. Merkwürdig, dass man gar keinen Begriff hat, wer von Bekannten, Freunden und Feinden noch in Berlin sein mag. Es ist eine stete Vorstellung, sie sich in den Sheltern zu denken, vielleicht in der Todesgefahr, vielleicht getötet. Wie viele Jahre werden vergehen, bis man es erfahren wird? Und noch seltsamer, dass einem die gleichgültigsten Leute einfallen, an die man sonst nie mehr gedacht hat, und dass sie sich fortwährend vordrängen, anderen, den Freunden, den Platz in meinem Gehirn streitig machend. Das gewaltige Bombardement von Köln macht starken Eindruck. Das Entsetzliche bringt ein allgemeines Aufatmen. Man spricht von 20.000 Toten. Es ist eine Ziffer und man verlangt eine größere. Das Gehirn, das sich Einzeltragödien ausmalen will, wird rasch wie mit dicken Klappen zugeschlossen, damit es nicht funktioniert. Und der Instinkt sehnt sich danach, am liebsten schon morgen, abermals von 20.000 Toten zu hören. Warum wollen Sie noch länger leben, wenn Sie schon für $68 ein anständiges Begräbnis haben können? Nach vielleicht 12 Jahren B wiedergesehen. Er ist ruhiger, milder, toleranter. Sogar die europäische Kultur, um die er in so weitem Bogen herumgegangen, wenn der Bogen so groß war, muss doch das, worum er ging, sehr groß gewesen sein, erscheint ihm jetzt hier wie ein teurer, ihm sehr persönlicher Besitz. Sich in diesen schwierigen Zeiten so eindringlich mit dem Regen, und nicht nur mit dem Regen, sondern mit den Arten, wie es regnet, zu beschäftigen, hielt B. irgendwie für unmoralisch. In vielen Sprachen steht für Trauer auch der Regen. das Einregnen. So war gewissermaßen 14 Arten, den Regen zu beschreiben, auch die 14 Arten mit Anstand traurig zu sein. Auch das gehört zur Kunst. Als wir neulich den 70. Geburtstag von H.M. feierten bei der S., war es wie einstmals. T.M. zückte ein Manuskript und gratulierte daraus, dann zückte der Bruder ein Manuskript und dankte, auch gedruckt, daraus. Wir saßen beim Dessert, etwa 20 Mann und Weib unter sich, und lauschten deutscher Literatur unter sich. Seine Arbeitslosigkeit veranlasste K. sogar im Privatleben sehr viel mehr zu spielen, als er es je auf der Bühne tat. Ich sehe ihn mit einem Gemisch von Heiterkeit und Entsetzen, eine einfache Erzählung unbedeutender Vorgänge mit einem Unmaß von Gestik und Ausdruck vortragen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, ich gebe Ihnen ausnahmsweise 10 Minuten. Wenn Sie mir wirklich etwas zu sagen haben, können Sie das in 10 Minuten ausdrücken. Also, was kann ich für Sie tun? Um 11 Uhr morgens beginnt man Ihnen zu erzählen über die Angst und die Leiden der Juden in Polen. Aber um 1 Uhr bitten Sie dann, die Erzählung abzukürzen, weil Sie zum Lunch gehen müssen. Während der letzten Wochen hat sich ein Turmoil, das heißt Tumult, in mir und um mich herum getan, das mir schlechterdings den Atem benahm. P. ist einverstanden, mit vielen Vorsichtsklauseln für G. das Affidavit zu geben. Wahrscheinlich ist es längst zu spät. Vielleicht ist G. von den Deutschen schon verschleppt, vielleicht ist er verhungert. Aber welche Angst die Retter haben, sie könnten eventuell tatsächlich Geld für den Geretteten ausgeben müssen. Es verhält sich mit denen ganz ähnlich wie mit den unversöhnlichen Juden, die dem Hitler in Wahrheit nichts weiter übel nehmen, als dass er sie in flagranti dabei erwischt hat, wie sie Juden waren, wo sie sich doch so sehr bemüht haben, es nicht zu sein. Inzwischen ist mir langsam klar geworden, was es mit diesem ausgebrochenen Vichide oder Vichide für eine umfassendere Bedeutung hat. Anfangs wusste ich das gar nicht und antwortete auf die jauchzenden Fragen des mich bewirtenden Farmvogts: "Did you hear that Japan has surrendered? Isn't it wonderful?" mit einem höflich zurückhaltenden "It sure is, and how do you say stagel in English, because that's how green it is laying upon me." Jetzt dämmert mir also, dass sozusagen Frieden ist, whatever that means, oder jedenfalls, der Krieg ist aus. Es ist aber auch zu merkwürdig, dass ein von Deutschland gegen Polen begonnener Krieg plötzlich von Amerika gegen Japan gewonnen wird. Und von der einstigen Premierenbesetzung ist nur noch England da. Mein persönlicher Bedarf an historischen Ereignissen ist nun völlig gedeckt. Sie hörten heute im Nachtflug Rainbow Bridge oder Je länger man in der Fremde lebt, desto fremder wird sie. Ein Radiofeature von Hans Hütt nach Texten von Otto Zoff, Hermann Kästen, Alfred Döblin, Alfred Polger, Ernst Josef Aufricht, Ernst Luthar, Kurt Götz, Walter Mehring, Martin Gumpert, Mascha Kalecko, Anton Kuh, Albert Bassermann, Elsa Bassermann, Georges Gross, Leonard Frank, Bertolt Brecht, Kitty Neumann, Friedrich Thorberg, Adrien Gessner, René Schickele, Hans Eisler und Hermann Broch. Es sprachen Wolfram Haag und Uwe Müller. Die Musik war von Jimi Hendrix. Technik Johannes Schmölling von den Audionauten, Redaktion Hans Hütt. Ein Hinweis noch, am kommenden Freitag haben Sie noch einmal Gelegenheit, im Hebbeltheater einen Abend über das Exil in den USA zu sehen. Sona MacDonald, Ellen Marx und Udo Samel werden Lost in the Stars and Stripes spielen. Eine gute Nacht. Als er einmal mit sich selbst zu Rate ging, als er sich die Frage stellte, welches Gefühl es eigentlich vermittle, einen eigenen Radiosender zu betreiben, gab sich Bloomsbury absolut wahrheitsgemäß die Antwort, es vermittle ein feines Gefühl. Während dieser Zeit funkte er nicht nur einige seiner Lieblingsworte rund, wie etwa die Worte assimilieren, assoziieren, estimieren, attestieren, sowie große Quantitäten seiner Lieblingsmusik. Besonders angenehm war ihm jene Phase gegen Ende, die da lautete Da-da, da-da-da-da-da-da, da-a, sondern ebenfalls reihenweise Werbesendungen von großer Eindringlichkeit, Schärfe und Überzeugungskraft.